Erster Gott sprach zu mir. Zweiter, du Mensch, schau zu Gog im Land Magog. Er ist ein Anführer. Dritter, sag ihm, Gott ist gegen dich, Gog aus Ros, Mesech und Tubal. Vierter, ich hole dich mit einem Haken. Deine ganze Armee kommt mit. Fünfter, Soldaten aus Paras, Kusch und Put sind dabei. Sechster, Gomer und Togarma kommen aus dem Norden. Viele Völker sind dabei. Siebter, mach dich bereit. Du und deine Soldaten müssen fertig sein. Achter, nach langer Zeit kommst du nach Israel. Das Volk lebt dort sicher. Neunter, du kommst wie ein Sturm. Du bist wie eine dunkle Wolke. Zehnter, Gott sagt, du hast an diesem Tag böse Gedanken. Elfter, du willst die Dörfer angreifen. Die Menschen dort haben keine Mauern. Zwölfter, du willst Gold stehlen. Das Volk wohnt in der Mitte der Welt. Dreizehnter, Seba und Dedan fragen, willst du viele Sachen stehlen? Vierzehnter, sagt zu Gog, Israel lebt jetzt sicher. Das weißt du genau. Fünfzehnter, du kommst aus dem Norden. Du hast viele Soldaten auf Pferden. Sechzehnter, du kommst wie eine Wolke gegen Israel. Dann sehen alle, ich bin Gott. Siebzehnter, Gott fragt, bist du der Mann? Meine Diener sagten das früher. Achtzehnter, Gog kommt nach Israel. Dann wird Gott sehr wütend. Neunzehnter, Gott ist sehr zornig. Es gibt ein großes Erdbeben in Israel. Zwanzigster, alle Tiere und Menschen zittern. Die Berge fallen um. 21. Gott schickt den Krieg gegen Gog. Seine Soldaten kämpfen gegeneinander. 22. Gott schickt Krankheit und Blut. Es regnet Steine und Feuer. 23. Gott zeigt seine Größe. Alle Völker wissen dann, ich bin der Herr.